بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wir haben letzte Woche weiter über den Versammlungsort geredet. Der Ort, wo die gesamte Menschheit versammelt sein wird. Angefangen bei Adam alayhi salam, dem ersten Menschen, bis zum letzten, der auf dieser Erde leben wird. Alle werden an diesem gewaltigen Tag an einem bestimmten Ort versammelt sein. Und wir haben bereits kennengelernt, wie dieser Ort aussieht und wo und wie die gesamte Menschheit dort stehen wird, wartend darauf, dass der erhabene Allah kommt und mit der Abrechnung anfängt. Und wir haben bereits gesehen, dass das Gedränge dort gewaltig sein wird, weil die gesamte Menschheit dort versammelt ist. Und die Sonne, sie steht genau über den Köpfen, sodass die Hitze an diesem Tag gewaltig sein wird. Eine Hitze, die selbst Stein und Eisen zum Sieden bringen würde. So gewaltig ist diese Hitze an diesem Tag. Und jeder Einzelne von uns, jeder Mensch wird an diesem Tag so viel schwitzen, so viel er an Sünden begangen hat. Jeder entsprechend seinen Taten. Je weniger das du gemacht hast, umso weniger wirst du in deinem Schweiß stehen. Und je mehr du getan hast, umso mehr wirst du in deinem Schweiß stehen, bis es manche geben wird, die bis zum Mund voll in ihrem Schweiß stecken werden. Und obwohl dieser Augenblick gewaltig ist und die Ängste genauso gewaltig sind, wird die Angst umso größer und umso gewaltiger, wenn das Höllenfeuer gebracht wird. Wie ihr wisst, wird das Höllenfeuer zu diesem Ort gebracht und jeder wird das Höllenfeuer sehen. Und sobald das Höllenfeuer die Geschöpfe sieht, wird sie nach ihnen schreien, weil sie an diesem Tag zornig ist, weil der erhabene Allah an diesem Tag zornig ist. Der erhabene Allah wird an diesem Tag so zornig sein, wie er noch nie zuvor zornig war. Und so wie er nie danach wieder zornig wird. Und das Höllenfeuer weiß es. Und deswegen wird auch das Höllenfeuer an diesem Tag zornig sein. Und wie wir bereits gesagt haben, das Höllenfeuer wird gewaltig sein, wenn es dann gebracht wird. Das Höllenfeuer hat 70.000 Zügel, an denen es gezogen wird. Und an jedem dieser Zügel sind 70.000 Engel, die sie ziehen. Ein gewaltiges Höllenfeuer, sodass, wenn die Geschöpfe das Höllenfeuer sehen, sie auf ihren Knien fallen werden, aus Angst davor, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie in das Höllenfeuer wirft. Und dann in diesem Augenblick, in dieser Lage, wo die Angst gewaltig ist, die Hitze gewaltig ist, alle das Höllenfeuer sehen, die Enge unnormal ist, sodass der Einzelne nicht atmen kann, so eng wird es sein, wird der erhabene Allah sieben Gruppen von Menschen rufen, dass sie nach vorne kommen sollen und dass sie nun einen Schatten genießen sollen an einem Tag, wo es keinen Schatten geben wird. Eine gewaltige Belohnung. Und wie ihr bereits gesehen habt, in allen Stationen jetzt, ab dem Zeitpunkt, wo jeder Einzelne von uns stirbt, fängt schon die Belohnung an und fängt schon die Strafe an. Und auch genauso jetzt, in diesem Augenblick, wo alle versammelt sind und die Atmosphäre gewaltig ist und der Augenblick gewaltig ist, die Hitze, die Enge, das Höllenfeuer vor ihnen, wird der erhabene Allah diese Gruppen rufen. An einem Ort, wo es keinen Schatten geben wird. Wie wir bereits gesehen haben, keine Bäume, keine Felsen, keine Bauten, nichts gibt es an diesem Ort. Und die Sonne direkt über den Köpfen. Aber es werden Gruppen geben, für sie Allah einen Schatten bereitstellen wird. Und sie sich dann unter diesem Schatten stellen können, sodass sie dann diese Hitze nicht erleben brauchen. Deswegen sollte jeder von uns sich fragen, wer sind diese Glücklichen? Was haben diese Leute getan, sodass sie an diesem gewaltigen Tag diese gewaltige Belohnung bekommen? Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, so wie es bei Bukhari und Muslim verzeichnet ist, es gibt sieben, denen Allah Schatten gewähren wird, an dem Tag, an dem es keinen Schatten gibt, außer seinem Schatten. Wo es keinen Schatten gibt, außer seinem Schatten. Und hiermit ist nicht gemeint der Schatten von Allah, weil das würde ja heißen, dass die Sonne über Allah ist. Das ist ja nicht so. Weil der erhabene Allah ist über allen Geschöpfen. Aber es wird hier bezeichnet, genauso wie wir sagen, das Haus Allahs. Die Moschee, das Haus Allahs, heißt ja nicht, dass Allah in diesem Haus wohnt. Und genauso der Schatten von Allah, unter denen sich diese Menschen stellen werden, damit ist nicht gemeint der Schatten von ihm selbst, sondern wie Ibn Uthaymin gesagt hat, er sagte, das ist ein Schatten, den Allah erschaffen wird, sodass diejenigen, also diese Gruppe, sich darunter stellen kann. Und in anderen Überlieferungen heißt es, dass sie sich unter den Schatten des Thrones stellen werden. Das ist damit gemeint. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Es gibt sieben, denen Allah Schatten gewähren wird an dem Tag, an dem es keinen Schatten gibt, außer seinem Schatten. Ein gerechter Herrscher, ein Jugendlicher, der in der Anbetung Allahs des Erhabenen und Majestätischen aufwuchs. Ein Mann, dessen Herz an den Moscheen hing. Zwei Menschen, die einander für Allahs Wohlgefallen liebten, sich deshalb trafen und sich deshalb verließen. Ein Mann, der von einer hübschen und angesehenen Frau zur Sünde verführt wird, jedoch er sagt, ich fürchte Allah. Und ein Mann, der so spendete und es derart verbarg, dass seine linke Hand nicht wusste, was seine rechte Hand spendete. Und ein Mann, der Allahs im Stillen gedachte und dessen Augen deshalb tränten. Das sind die sieben Gruppen, die Allah subhanahu wa ta'ala an diesem gewaltigen Tag rufen wird. Und diese an diesem gewaltigen Tag einen Schatten bekommen werden, an dem Tag, wo es keinen Schatten geben wird. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, ein gerechter Herrscher. Das wird seine Belohnung sein, ein gerechter Herrscher. Und damit ist derjenige gemeint, der herrscht, der Macht hat und herrscht. Aber was ist seine Eigenschaft? Seine Eigenschaft ist, dass er mit Gerechtigkeit herrscht. Dass er mit den Gesetzen Allahs herrscht. Weil nichts ist gerechter als die Gesetze Allahs. Auch wenn sie vielleicht für den einen oder anderen zeigen, die anderen Gesetze, dass sie gerechter sind, so sei dir gewiss, dass kein Gesetz gerechter ist als die Gesetze Allahs. Und deswegen wird dieser Herrscher, der mit den Gesetzen Allahs geherrscht hat und die Gesetze Allahs etabliert hat, er wird diesen gewaltigen Lohn bekommen. Weil das die wahre Gerechtigkeit ist. Und nur derjenige, der diese Gesetze Allahs etabliert hat. Deswegen schaut, was für einen gewaltigen Lohn er bekommt. Auch er wird gerufen an diesem gewaltigen Tag. Und er darf sich unter diesem Schatten stellen. Weil dieser hat es verstanden, dass diese Macht, die er bekommen hat, und diese Herrschaft, die er bekommen hat, ein anvertrautes Gut war, was ihm Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat. Und er wusste genau, dass der Habende Allah ihn diesbezüglich zur Rechenschaft ziehen wird. So hat er diese Gerechtigkeit überall verbreitet, sodass die Untertanen ihn gemocht haben. Und auch er hat die Untertanen gemocht, weil sie die Gesetze Allahs etabliert haben. Und weil sie mit den Gesetzen Allahs geherrscht haben, was ja die Gerechtigkeit überhaupt ist. Und deswegen bekommt er diese gewaltige Belohnung am jüngsten Tag. Und deswegen sagte auch der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu Abu Dharr, so wie es bei Muslimen verzeichnet ist, um zu zeigen, wie gewaltig doch diese Herrschaft ist und wie gewaltig diese Macht ist. Und würden diejenigen diesen Hadith wahrhaftig kennen, die sich so sehr um diese Macht prügeln und sich so sehr um diese Macht streiten und sich töten, wallahi, sie würden Abstand davon nehmen, wenn sie wüssten, wie gewaltig diese Sache ist. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt zu Abu Dharr, die Herrschaft ist ein anvertrautes Gut, eine Amana. Und am Tage des Gerichts wird sie ein Ding des Kummers und der Erniedrigung sein. Diese Sache, diese Herrschaft, wird Erniedrigung sein am jüngsten Tag und Kummer bereiten für denjenigen, der sie innehatte. Weil er jetzt zur Rechenschaft gezogen wird, ob er mit Gerechtigkeit geherrscht hat, ob er die Gesetze Allahs etabliert hat. Und dann macht der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam diesem Hadith eine Ausnahme. Er sagt, außer für denjenigen, der ihre Rechte kannte und demnach gehandelt hat. Derjenige, der wusste, was das bedeutet. Derjenige wusste, dass diese Macht ein anvertrautes Gut ist von Erhaben Allah, was er ihm unter vielen anderen gegeben hat, aber diesbezüglich auch zur Rechenschaft ziehen wird an diesem gewaltigen Tag. Deswegen würden diejenigen wissen, die sich so sehr töten gegenseitig, um an die Macht zu kommen, dass sie zur Rechenschaft gezogen werden an dem Tag, an diesem Tag. Sie würden Abstand davon halten und es anderen geben und sagen sie zu, wie du es am Dienstag rechtfertigen willst, weil ich will nichts damit zu tun haben. Aber leider, der Teufel bringt sie dazu, dass sie glauben, dass diese Macht eine Ehre für sie ist, anstatt dass sie begreifen, dass diese Macht eine gewaltige Sache für sie sein wird am jüngsten Tag und der Grund dafür sein kann, dass sie ins Höllenfeuer kommen. Aber derjenige, der sie wahrgenommen hat und ihr Recht kannte, das ist derjenige, der am jüngsten Tag, an diesem gewaltigen Augenblick unter den Schatten Allahs gestellt wird, an dem Tag, wo es keinen anderen Schatten geben wird. Und dann sagt der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, weiter in diesem Hadith, die nächste Gruppe aufzählend. Ein Jugendlicher, der in der Anbetung Allahs des Erhabenen und Majestätischen aufwuchs. Das ist die Chance eines jeden Jugendlichen, dass er dafür sorgen kann, dass er am jüngsten Tag unter diesen Schatten gestellt wird. Vorausgesetzt, dass er sein Leben für Allah subhanahu wa ta'ala widmet. dass er, während er jung ist, die Grenzen Allahs einhält. Und zweifellos ist diese Zeit nicht einfach. Und zweifellos ist auch seine Zeit, die Zeit, wo er jung ist, nicht einfach. Überall gibt es Versuchungen. Egal, wo du hinschaust, nackte Frauen, Freunde, die Wochenende Diskotheken gehen, Freunde, die Drogen nehmen, Freunde, die irgendwas machen. Alles zieht einen. Und als Jugendlicher, die Gelüste, sie wehen in dir wie Stürme. Und sie wollen dich mitziehen. Weil es ist normal bei jedem Jugendlichen, vor allem wenn er in der Pubertät ist, es nicht einfach Nein zu sagen. Vor allem wenn du siehst, wie die anderen, die so alt sind wie du, die sich den Sünden hergeben und erzählen, was sie alles erlebt haben. Und natürlich wird es in dir brennen, zweifellos. Aber derjenige, der sich unter Kontrolle hält und weiß, dass Erhabene Allah ihn zur Rechenschaft ziehen wird und versucht, den rechten Weg einzuhalten und Abstand hält von jedem, der Sünden macht, aus Furcht davor, dass er schwach wird mit der Zeit und sich deshalb der richtigen Umfeld aussucht, der ihn stärkt, dieser wird an diesem Tag diese gewaltige Belohnung bekommen. Und auch genauso diejenigen, die, wenn sie jung sind, von ihren Emotionen geführt werden, sodass sie dann zu falschen Gruppierungen geraten und dann anfangen, Muslime zu Ungläubigen zu erklären und die Muslime zu töten und so weiter und so fort. All das sind Emotionen und Gelüste, die vor allem in der Jugend stark ist. Und nur derjenige, dem Allah SWT Erfolg gewährt hat, weiß, dass er dieses im Zaun halten muss. Bis diese Jahre der Gelüste vorbei sind und er seine Gelüste wieder unter Kontrolle halten kann. Derjenige, der in dieser Zeit den rechten Weg einhält, der bekommt einen gewaltigen Lohn vom Erhaben Allah. Auch er wird gerufen, neben den allen anderen. Er wird gerufen und er darf sich unter diesem Schatten stellen. Deswegen diejenigen, die jetzt noch in Sünde sind, lasst euch diese Chance nicht entgehen. Kehrt zurück zum Erhaben Allah. Bereut eure Sünden. Wisset, dass ihr eine gewaltige Chance habt. Jeder ist nur einmal in seinem Leben jung. Und jeder, der diese Jugend vergeudet hat mit Sünden, ihm ist diese Chance entgangen. Aber wenn du noch jung bist, dann halte den rechten Weg ein. Kämpf dagegen an. Und es ist nicht einfach. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, dass derjenige, der in Zeiten der Wirren, in Zeiten, wo es schwer ist, wo viele Versuchungen draußen sind, an seiner Religion festhält, ist wie jemand, der heiße Kohle in seinen Händen festhält. Es ist nicht einfach. Heiße Kohle festzuhalten ist nicht einfach. Der eine wird es wahrscheinlich gar nicht aushalten, der eine vielleicht eine Woche, der andere zwei, der andere einen Monat, der andere Jahr. Aber es gibt auch manche, die halten trotzdem dran fest, weil sie wissen, was für eine gewaltige Belohnung kommen wird. Es ist nicht einfach, aber halte fest, weil die Belohnung am nächsten Tag wird gewaltig sein, wenn die Sonne über dir ist und die Hitze enorm ist. Und dann ruft dich der Erhabene Allah und gewährt dir den Schatten an einem Tag, wo es keinen anderen Schatten geben wird als diesen einen Schatten. Und dann sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam weiter, ein Mann, dessen Herz an den Moscheen hing. Sein Herz hat in der Moschee gewohnt. Auch wenn er sein Pflichtgebet in der Moschee verrichtet hat und rausgegangen ist zu seiner Arbeit, zu seiner Familie, um irgendwelche Sachen zu erledigen, so ist gewiss sein Herz trotzdem in der Moschee geblieben. Er hat sich danach gesehnt, zurückzukommen in das Haus Allahs, weil er dort seine Ruhe gefunden hat, weil er sich dort besinnen konnte. Sein Herz war immer gebunden an der Moschee, weil er wusste, dass er dort die Sunna kennenlernen kann. Und er wusste, dass er dort seine Religion kennenlernen kann. Und er wusste, dass er dort unter Gläubigen ist, die ihn beratschlagen, die ihm helfen. Sodass immer, wenn er nach draußen gegangen ist, sich so sehr gesehnt hat, dass die Zeit endlich kommt, dass er zurückkehrt in die Moschee. Und er wünschte sich, er hätte noch mehr Zeit, um dieses in der Moschee zu verbringen. Das ist auch vor allem auch an diejenigen gerichtet, die sich danach sehen, in den Cafés abzuhängen. Sobald er sein Gebet fertig ist, hörst du, wie er läuft, um seinen Platz zu reservieren in den Cafés. Und das Einzige, was ihn interessiert, dass er kein Spiel verpasst. Dass er auf jeden Fall irgendwo sitzt, wo er sich das Spiel angucken kann. Irgendwas, Filme sich angucken kann. Wenn er in der Moschee ist, merkt er so eine Enge. Wann ist der Imam endlich sein Gebet fertig? Was braucht er heute so lange? Warum dauert die Khutbah heute so lange? Warum ist dies, warum ist das? Und sobald er draußen ist, fühlt er sich befreit. Derjenige ist mit diesem Hadith gemeint, dass wenn er raus ist, sein Herz immer noch in der Moschee ist. Und gewöhnst dir an und trainierst dir an. Und du wirst merken, je öfter du in die Moschee kommst und je mehr du aufrichtig in dieser Tat bist und je mehr du versuchst, Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Haus zu gedenken und deine Religion kennenzulernen, umso mehr wirst du merken, dass du einen Punkt erreichen wirst, sodass du, wenn du draußen bist, dich danach sehnst, wieder zurückzukehren, weil du in diesem Ort deine Ruhe und deine Besinnung findest. Und dann sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam weiter in diesem Hadith, zwei Menschen, die einander für Allahs Wohlgefallen liebten, sich deshalb trafen und sich deshalb verließen. Zwei Menschen, das Einzige, was sie verbunden hat, ist die Liebe zu Allah. Nicht, weil sie zusammen Geschäfte machten oder so beste Freunde waren, weil sie zusammen viel gesündigt haben oder im selben Verein sind oder sonst irgendwas. Nein, das, was sie zusammengebracht hat, war die Liebe zu Allah. Die Liebe zum Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam. Die Liebe zur Sunnah, die Liebe zum Tawhid, die Liebe zu dieser Religion, das hat sie dazu gebracht, einander zu lieben. Sodass sie, dieser Punkt hat sie zusammengebracht. Und das Einzige, was sie hätte trennen können, war der Tod gewesen. Sie haben sich die ganze, ihr ganzes Leben geliebt für den Haben Allah. Bis zum Punkt, wo sie gestorben sind. Nicht, weil sie Türken sind, Marokkaner sind, Algerier sind, Deutsche sind. Nein, das hat sie nicht interessiert. Sondern was sie interessiert hat, war die Religion. Die Liebe zu Allah, das hat sie interessiert. Und das war der Punkt oder das Einzige, was sie zusammengebracht hat. Der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, er sagt in einem Hadith, der bei Abu Dawud verzeichnet ist und von Al-Albani als authentisch gestuft wurde, wer um Allahs Willen liebt, um Allahs Willen verabscheut und um Allahs Willen gibt, um Allahs Willen zurückhält, der hat den Glauben vervollständigt. Er liebt für Allah, verabscheut für Allah. Wenn er was gibt, gibt er für Allah. Wenn er etwas zurückhält, macht er das für Allah. Das Einzige, was ihn interessiert, ist Allah. Das ist sein einziger Grund. Dieser hat seinen Glauben vervollständigt. Und im anderen Hadith sagt der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, so wie es bei Ahmed verzeichnet ist, von Al-Albani als gut gestuft wurde, die stärkste Bindung, und damit ist nicht die Bindung der Nationalität gemeint, oder die Bindung, weil ihr einfach so gute Freunde seid, oder sonst irgendwas, die stärkste Bindung des Glaubens ist die Liebe um Allahs Willen und das Verabscheuen um Allahs Willen. Das ist die stärkste Bindung im Glauben. Und Allah subhanahu wa ta'ala spricht in einem Hadith Qudsi, der bei Muslim verzeichnet ist, er sagt, wo sind die sich für meine Erhabenheit Liebenden? Wo sind die? Die sich wegen mir geliebt haben. Es gab keinen anderen Grund. Sondern sie haben sich getroffen und geliebt nur wegen mir. Haben Allah fragt, wo sind sie und warum? Heute lasse ich sie in meinem Schatten weilen, an dem Tag, an dem es keinen Schatten außer meinen Schatten gibt. Er wird sie rufen am jüngsten Tag. Und er wird ihnen gewähren, dass sie sich unter diesem Schatten stellen werden. Und dann sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam weiter im Hadith. Und ein Mann, der von einer hübschen und angesehenen Frau verführt wurde, zur Sünde verführt wurde. Und was sagte er? Er sagt nicht, ja klar, komm. Er sagt nicht, wo, wann. Und schaut, wie der Gesandte Allah die Frau beschrieben hat. Nicht irgendeine Frau, die jeder hätte bekriegen können. Nein, er sagt, eine schöne, hübsche Frau. Und nicht nur das, sie ist auch, hat ein gewisses Ansehen. Sie ist, hat Geld oder, keine Ahnung, stammt von einer wohlhabenden Familie ab. Sie hat Ansehen. Und sie ist hübsch. All das, was sich normalerweise ein Mensch, ein Mann vorstellt, wo sofort sein Gehirn oder sein Verstand sich verabschieden würde. Aber schaut, was der hier antwortet. Und dafür bekommt er diesen Lohn am jüngsten Tag. Er sagt als Antwort, ich fürchte Allah. Ich mache es nicht. Nicht, weil ich jetzt nicht kann. Du willst mich. Ich hätte es auch jetzt sofort machen können. Und jeder andere hätte wahrscheinlich auch gemacht. Vor allem, du bist hübsch, hast Ansehen. Aber ich habe Angst vor dem Erhaben Allah. Ich habe Angst, dass er mich bestraft. Und vor allem, weil gewaltig dieser Augenblick ist, weil er so gewaltig ist, wird ihn Allah subhanahu wa ta'ala am jüngsten Tag rufen und sagen, komm, du stellst dich auch unter diesem Schatten. Weil du in diesem Augenblick, wo der Verstand der meisten hätte schon längst verschwunden wäre, bist du standhaft geblieben und hast gesagt, nein, ich fürchte den Erhaben Allah. Und dann sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam weiter in diesem Hadith. Und ein Mann, der so spendete und es derart verbarg, dass seine linke Hand nicht wusste, was seine rechte Hand spendete. Einer, der, wenn er was getan hat, hat er es getan für Allah. Nicht, dass irgendeiner ihn sieht. Das hat ihn nicht interessiert. Kein Lob der Menschen. Nicht wie viele, wenn er was gibt oder irgendwas macht, betet, fastet, hat mal in der Nacht, ist er Nacht aufgestanden, hat gebetet, weiß es die gesamte Welt. Jeden, den er trifft, ich habe gestern gefastet, ich habe gestern Qiyam gemacht, ich habe gestern gespendet. Warum erzählst du das? Diejenigen, die am jüngsten Tag diese gewaltigen Lohn bekommen, schau, wie der Gesandte Allah es beschrieben hat, sodass deine linke Hand nicht mal weiß und nicht mal mitkriegt, was seine rechte Hand gegeben hat. So sehr hat er es versteckt. Und das ist ein Teil von dir. Wie kannst du es verbergen? Aber der Gesandte Allah beschrieb den Mann, dass er so sehr darauf geachtet hat, dass seine Taten versteckt bleiben, dass sogar seine linke Hand nicht wusste, was seine rechte Hand gegeben hat. Und wenn jemand, oder die Frage ist, kann ich auch, wenn ich spende, in der Öffentlichkeit spenden? Kannst du auch machen. Vor allem, wenn du die Absicht dabei hast, wenn du siehst, es wird zur Spende gerufen und keiner steht auf. Keiner interessiert sich dafür. Und dann stehst du auf und gibst, damit die anderen motiviert werden, auch zu geben. Aber natürlich unter der Voraussetzung, dass du dir in diesem Augenblick sicher bist, dass du keine Augendienerei machst. Dass du es nicht machst, damit die Leute sagen, wow, der Einzige, der aufgestanden ist, sondern damit du es machst, weil du dir dabei erhoffst, dass Allah dich belohnen wird und dass du der Grund dafür bist, dass andere aufstehen und auch so genauso spenden. Aber generell gilt, dass du deine Sachen verstecken sollst. Hast du etwas Gutes getan? Versteck es. Du weißt doch nicht mal, ob es überhaupt von dir angenommen wurde. Wie kannst du dann hingehen und mit dieser Sache prahlen? Und schaut, wie der Gesandte Allahs es beschrieben hat. Du selbst seine linke Hand nicht mal wusste, was seine rechte gegeben hat. Und dann sagt der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, abschließend in diesem Hadith, und ein Mann, der Allahs im Stillen gedachte und dessen Augen deshalb tränten. Er war alleine gewesen, ist nachts aufgestanden, ganz alleine. Keiner hat ihn gesehen. Und dann hat der Allah gedacht, hat Koran gelesen, hat gebetet. Und dann kam irgendwann dieser Augenblick, wo sein Herz voller Ehrfurcht war vor dem Erhaben Allah. Und dann tränten seine Augen. Damit sind nicht diese Gruppen gemeint, diese Sufis oder die Rawafid, die sich dann treffen und sagen, ja, wir holen jetzt eine Runde, alle zusammen. Die ist damit nicht gemeint, sondern derjenige, der wirklich alleine ist. Keiner sieht ihn. Und dann weint er um Allahs Willen. Er hat Angst vor dem Erhaben Allah. Liest irgendeinen Vers und er kann nicht mal weiterlesen, weil er weint. Er kann einfach nicht, weil er diesen Punkt erreicht hat, wo sein Herz voller Ehrfurcht ist. Oder er liest irgendwas, das Paradies. Und er sehnt sich so sehr danach, dass seine Augen anfangen zu tränen. Und er ist ganz alleine, keiner sieht ihn. Nur er und der Erhabene Allah. Keiner sieht ihn. Und dann weint er aus Furcht vor dem Erhabenen Allah. Und schaut, wie gewaltig diese Belohnung ist. Und schaut, wie gewaltig die Belohnung sein wird am jüngsten Tag. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt in einem anderen Hadith, der bei Tirmidhi verzeichnet ist, und von Al-Albani als authentisch gestuft wurde, zwei Augen, zwei Arten von Augen, werden nicht vom Höllenfeuer berührt werden. Zwei Arten von Augen, sie werden nicht, das heißt, die Person wird nicht berührt vom Höllenfeuer an diesem Tag. Ein Auge, das aus Ehrfurcht vor Allah weint. Und ein Auge, das die Nacht als Wachposten auf dem Weg Allahs verbracht hat. Diese zwei Augen. Er weinte aus Angst vor dem Erhaben Allah, ganz allein. Keiner hat ihn gesehen, er braucht keinem was vorzumachen. Aber sein Herz war voller Ehrfurcht gewesen, hat geweint. Dieser, den wird das Höllenfeuer nicht berühren. Und auch genauso derjenige, der die Grenzen der islamischen Länder überwacht, damit die Feinde nicht, die Länder nicht angreifen, er bleibt wach und passt auf. Auch diese Augen und diese Person wird vom Höllenfeuer nicht berührt werden, wenn er dies natürlich für Allah getan hat. Schaut, wie gewaltig dieser Lohn wird. Und der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagt in einem anderen Hadith bei Tirmidhi verzeichnet, der von Al-Albani als authentisch gestuft wurde, niemand betritt das Höllenfeuer, der aus Ehrfurcht vor Allah weinte. Deswegen gewaltig ist es, deswegen nimm dir die Zeit. Wenn du alleine bist, nimm dir die Zeit. Schlag den Koran auf, lies, gedenke Allah, auf dass du auch diesen einen Punkt erreichst, dass du weinst aus Furcht vor dem Erhabenen Allah, sodass auch du zu dieser Gruppe gehörst. Und die letzte Frage, die wir uns noch stellen werden, ist, gibt es noch andere Gruppen neben diesen sieben Gruppen? Gibt es noch weitere? Es gibt noch weitere. Und der Großgelehrte Al-Hafiz ibn Hajar, er hat ein Buch geschrieben, was lautet, das Kennenlernen der Eigenschaften, die zum Schatten führen. Und in diesem Buch hat er all die Hadithe erwähnt, wo diese Leute die Belohnung bekommen werden mit diesem Schatten. Und dann erwähnte er einen Hadith, den wir hier erwähnen werden. Dabei Tirmidhi verzeichnet ist von Al-Albani, als authentisch gestuft wurde. Darin sagt der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, wer einem Schuldner, der in Bedrängnis geraten ist, Aufschub gewährt, den wird Allah unter seinem Schatten stellen, an einem Tag, wo es keinen Schatten geben wird, außer seinem Schatten. Du hast irgendeinem Geld geliehen und du siehst, du hast mit ihm vereinbart, nächsten Monat kriegst du es wieder oder am Ende des Jahres. Und dann schaust du, dass diese Person es nicht gut geht, er schafft das nicht. Er hat kein Geld, was soll er machen? Er will es gerne zurückzahlen, kann es aber nicht. Und du gehst zu ihm hin und sagst zu ihm, weißt du was, ich gebe dir Zeit, gib es mir dann, wenn du Zeit hast. Ich weiß, du kannst noch nicht zahlen, ich gebe dir Aufschub, ich gewähre dir Aufschub. Ohne dass du ihn fertig machst. Ohne dass du ihn dem anderen blamierst. Nein, du sagst ihm, ich gebe dir Aufschub. Zahl es dann zurück, wenn du kannst. Und dann bekommst du diesen gewaltigen Lohn. Aber damit ist nicht der gemeint, der sich Geld ausleiht und es nicht zurückgibt. Dem brauchst du keinen Aufschub zu geben. Gegenteil, den musst du unter Druck setzen, weil dieser es extra macht. Und dann musst du auch die anderen vor ihm warnen, dass er nicht bei anderen auch Geld ausleiht. Hiermit ist derjenige gemeint, der Geld geliehen hat und es wirklich zurückzahlen will. Aber zu diesem Termin hat er das Geld einfach nicht. Und du gewährst ihm Aufschub und sagst ihm, ist okay, gib es mir dann zurück, wenn du es hast. Und noch besser ist es, dass du ihm sagst, wie viel schulde ich dir? 1000? Weißt du was, gib mir nur die Hälfte zurück. Ich vergebe dir, für Allah, nicht weil wir gut befreundet sind, weil du meine Familie bist. Gib mir nur die Hälfte zurück. Und am besten ist es, wenn du ihm sagst, weißt du was, möge Allah mir und dir vergeben, du brauchst mir gar nichts zurückzugeben. Ich mach's für Allah. Dieser kann am jüngsten Tag darauf hoffen, dass Allah auch ihn rufen wird. Und ihm sagen wird, stell dich unter dem Schatten an einem Tag, wo es keinen anderen Schatten geben wird als diesen Schatten. Deswegen, barakallahu fikum, jetzt, wo wir diese Eigenschaften kennen, sollte jeder von uns ehrlich mit sich selbst sein und schauen, habe ich mindestens eine dieser Eigenschaften inne, eine nur. Und wenn nicht, dann weißt du, was zu tun ist. Lass dir diese gewaltige Chance nicht entgehen. Ist deine Jugend schon vorbei und hast diese Chance nicht mehr, dann sieh zu, dass du zu denen gehörst, die in die Moschee kommen. Oder sieh zu, dass du zu denen gehörst, die nachts aufstehen und weinen um Allahs Willen. Aber lass diese Chance nicht entgehen, weil an diesem Tag wird jeder, wenn er sieht, wie diese Gruppen gerufen werden, hoffen, dass er auch zu dieser Gruppe gehört. Aber wenn du nichts getan hast, brauchst du auch nicht zu erwarten, dass du aufgerufen wirst. Und wenn Allah dann diese Gruppen alle gerufen hat und sie sich dann alle unter diesen Schatten gestellt haben, werden die anderen unter der Sonne bleiben. Und die Hitze wird enorm sein, sodass sie nicht mehr weiter können. Sodass einzelne von ihnen sich wünschen werden, Allah würde sie ins Höllenfeuer werfen, anstatt dass sie dort weiterhin stehen. Weil sie denken, schlimmer kann es nicht werden. Das Höllenfeuer ist bestimmt schlimmer als das, was wir jetzt gerade erleben. Und wenn sie natürlich wissen, dass das Höllenfeuer viel schlimmer ist, würden sie sich sowas gar nicht wünschen. Aber das zeigt, wie gewaltig dieser Tag sein wird. So lange werden sie stehen und die Sonne über sie. Und es ist eng. Du weißt nicht, wo es hingeht. Das Höllenfeuer siehst du vor dir. Es schreit nach dir. Und dann fängt die an zu suchen. Wer ist in der Lage, zum Erhaben Allah zu gehen und Fürsprache zu legen bei ihm, dass er mit der Abrechnung anfangen soll? Wer kann zu Allah gehen, um mit ihm zu reden, dass er ihm sagt, fang bitte mit der Abrechnung an. Ist egal, wo es danach hingeht, aber fang an, wir können nicht mehr. Und sie werden zu den Propheten und Gesandten gehen und zu jedem Einzelnen sagen, bitte, wir können nicht mehr, geh zum Erhaben Allah und bitte ihn darum, dass er mit der Abrechnung anfangen soll. Und jeder dieser gesandten Propheten wird sagen, Nefsi, Nefsi, heute kümmere ich mich nur um mich selbst. Ich hoffe, dass ich entkommen werde. Wir werden dann schon in der nächsten Woche diesen Augenblick erfahren, wenn alle dann die Propheten und Gesandten aufsuchen werden und wer sich dann letztendlich dann diese gewaltigen Aufgabe stellen wird und wer dann zum Erhaben Allah gehen wird und Fürsprache einlegen wird und wem es Allah SWT erlauben wird, das werden wir dann alles in der nächsten Woche sehen. Möge Allah SWT uns vergeben und uns die höchsten Stufen im Paradies geben und uns unter diesen Schatten stellen. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.